Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge.